bin ich endlich angekommen. Die lange Reise ist vorbei, in seinem Land fühl ich mich frei. Glückliche Gesichter im Lande des Herrn, alle Sorgen sind so fern. Die innere Leere ist gefüllt und der Durst ist auch gestillt. Umgeben von Geborgenheit werd ich frohlocken alle Zeit. Das Alte kann ich nur verdammen. Mit allen, die das nicht verstehen, kann ich nicht mehr zusammengehen. Ich halte mich an die Regeln im Lande des Herrn. Ich bete ihn an, lobpreise ihn gern. Täglich singe ich seine Lieder und spür sein Leuchten in mir wieder. Niemals gehe ich mehr zurück, denn hier lacht das perfekte Glück. Das Land verlassen, würden sie mich wieder fassen.